Data unser für immer. Im Netz mit Adresse und Name. Deine Daten verkommen, nie der freie Wille vergehe. Und gib uns allen die Schuld, und wir geben dir unseren Verstand. Und führe uns in die Versuchung, und verfolge uns immer und ewig. Denn dein ist die Macht und das Wissen, und die Transparenz in Ewigkeit. Transparenz und wir deine Zucht in Ewigkeit.